wir beginnen mit Berthold Hummel, Divertimento für vier Violinen, Opus 36a, Marsch, Walzer, Finale. Es spielen Christa Dengler, Judith Heller, Magda Müller und Bertha Walter. Thank you. Divertimento für vier Violinen, Opus 36a von Berthold Hummel. Das waren Christa Dengler, Judith Heller, Magda Müller und Bertha Walter. In einer Aufnahme von 1976. Als nächstes von Wolfram Graf, Suite Symphonique für Flöte und Klavier. Die Satztitel: Erster Satz schnell für Flöte und Klavier, zweiter Satz ruhig und zurückhaltend für Altflöte und Klavier, dritter Satz sehr schnell, leicht und spritzig für Piccolo und Klavier und vierter Satz mit Ruhe und Innigkeit für Altflöte, große Flöte, Piccolo und Klavier. Es spielen Martin Seel, Flöte, Altflöte, Piccolo und Chi Honda am Klavier. Thank you. Thank you. Wir hörten Martin Seel und Chi Honda mit der Suite Symphonique für Flöte und Klavier von Wolfram Graf. Es geht weiter mit Werner Haider, Architektur für großes Orchester. Die vier Sätze sind überschrieben: Projekt, Statik, Konstruktion und Interna. Peter Oetwesch und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Thank you. Das war das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Peter Oetwösch mit Architektur für großes Orchester von Werner Haider. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Es folgt eine Komposition von Wilfried Jentsch. Harp Music für Harfe und Zuspiel mit Chantal Mathieu. Thank you. Wilfried Jentsch, Harp Music für Harfe und Zuspiel. Wir hörten Chantal Mathieu. Als nächstes von Ernst Ueckermann, japanischer Liederzyklus. Die Titel: Prälude, Kusamakura, Prälude, Wagasononi, Prälude, Haru no Noni, Prälude, Shina no Naru und Koto no Neni. Eine Aufnahme mit Elisabeth Grimm, Sopran, und Ernst Ueckermann am Klavier. Thank you. Japanischer Liederzyklus von Ernst Ückermann. Das war die Sopranistin Elisabeth Grimm und am Klavier der Komponist. Und jetzt von Herbert Hechtl Schambala, Trio für Altblockflöte, Violoncello und Cembalo. Eine Aufnahme mit Dorit Peschel, Altblockflöte, Elaine Godifroy, Violoncello und Helmut Bieler, Cembalo. Thank you. Thank you. Shambhala, Trio für Altblockflöte, Violoncello und Cembalo von Herbert Hechtl. Mit Dorit Peschel, Altblockflöte, Elaine Godifroy, Violoncello und Helmut Bieler am Cembalo.